Also erstmal, ich bin Knoti, hallo. Ich habe ziemlich lange studiert und viel Zeug gemacht, mit vielen Leuten geredet, viel gelesen, in vielen Bewegungen aktiv gewesen, auf viele Gipfel schon seit 15 Jahren gerannt und anderen Politkram. Hallo. Hallo. Genau, deswegen denke ich, ich habe ein paar Sachen mitgekriegt. Vor allem haben wir eine Übersetzung gemacht mit zwei Freunden von der Einführung in den anarchistischen Kommunismus aus England, Introduction to Anarchist Communism, von der Anarchist Federation UK. Und das war, fand ich sehr inspirierend. Und deswegen gebe ich diesen Vortrag und hoffe, ich könnte was mitnehmen. Erstmal ein kleines Ratespiel. Vielleicht kennt ihr jemanden von diesen Gestalten da oben. Einen mindestens oder eine? Eine ist Luxemburg. Genau, Rosa Luxemburg. Bakunin. Bakunin? Nee. Kropotkin. Genau, welcher? Ganz links. Ganz links, genau. Marx. Ja, Marx, genau. Ich gebe zu, der Rest ist schwieriger. Vielleicht kennt man den noch. Ernst Bloch, so ein linker Philosoph, der über den militanten Optimismus und über Utopie viel geschrieben hat. Der in Tübingen auch gelehrt hat eine Zeit lang. Also ich kenne Leute, die sind zudem in die Vorlesung gegangen. Enrico Malatesta, ein italienischer Anarchist. Und das ist Toni Negri, der hat ein Buch geschrieben, Empire, was ziemlich bekannt geworden ist. Aber er war vorher schon auch ziemlich wichtig. Und das ist einfach ein Transpi von der Anarchist Federation. So, genau, ich wollte, also eigentlich heißt der Vortrag Antikapitalistische Praxis, anarcho-kommunistische Theorie für kämpferische Perspektiven. Es ist keine direkte Praxisanleitung, es ist eine Hilfe, die Welt zu analysieren, um Praxis, um also herauszufinden, was eine antikapitalistische Praxis ist und wie man kämpfen kann. Die utopischen Momente kommen von Ernst Bloch, die kämpferischen Perspektiven kommen aus dem Operismus und aus der autonomen Theorie. Da sage ich nachher mal ein bisschen, wo das herkommt. Ich wollte noch ein bisschen warnen, ich habe das aus ganz normalen Büchern, das heißt, ich habe so einen ganz normalen eurozentristischen Blick, die ganzen Schwarzen und Bewegungen aus Afrika und die ganzen wichtigen Kämpfe da sind nicht so richtig im Fokus leider und natürlich auch ein männlicher Blick, man weiß viel zu wenig über Frauenkämpfe. Aber ich habe es versucht, ein bisschen reinzubringen, so, aber trotzdem. Genau, wir machen drei Teile. Erstmal Kapitalismus, wer handelt im Kapitalismus? Können wir überhaupt was tun? Sind es die Politiker? Sind es die Herrschenden? Wer handelt und was, wo handeln wir? Zweitens, was haben wir schon erreicht in der Geschichte? Weil das einfach sehr viel aufmacht, wo man kämpfen kann, also einen kämpferischen Blick auf die Geschichte. Insgesamt ist meine These nämlich, dass die aktuelle Linke sich selbst viel verbaut, weil sie den bürgerlichen Blick auf den Kapitalismus kopiert und selber ihre Perspektiven nicht sichtbar macht. Und genau das Dritte, wie kämpfen militanter Optimismus?